Alle Bestrebungen des römischen Papsttums und des Weltjudentums und dessen geheimen Priesterkönigs um die Vergrößerung und Erhaltung ihrer Macht sind nur eine Fortsetzung der Bestrebungen des Oberpriesters Loki auf Atlantis zur Ausrottung der arischen Rasse. Dieser allein steht der Weltherrschaft des Papismus entgegen, denn aus ihr wird kommen der Heiland aller arischen Völker und der Retter der arischen Welt vom greulichen Untier des atlantischen Heidentums. Da der letzte Rest des Ariatums in den Germanen, besonders im deutschen Volk, gesteckt, so war das römische Papsttum seit seiner Entstehung aus dem Parsismus, Judentum und Isis-Götzendienst zielbewusst bestrebt, das Deutschtum zu schädigen und zu vernichten, wo es nur konnte. Die Ausrottung der begabtesten Völker der Welt, der Goten und Vandalen, ist das teuflische Werk des atlantischen Roms. Man lese hierüber Felix Dahn, Geschichte der Goten und seine übrigen Veröffentlichungen. Noch immer hetzte Rom die germanischen Stämme gegeneinander, so die katholischen Franken gegen die arianischen Langobarden und Goten, die katholischen Franken, Alemannen, Bajuwaren und Thüringer gegen die wodansgläubigen Sachsen. In Religionskriegen sollten sich die Germanen gegenseitig vernichten. In der Gegenwart sollen sie sich durch Parteikämpfe und blutige Bürgerkriege zerfleischen. Karl der Große und Bonifatius waren die berüchtigsten und willigsten Werkzeuge Roms in dessen Kampf gegen das deutsche Volk. Sie riefen sorbische und wendische Ansiedler nach Deutschland herein, um das deutsche Blut durch Rassenmischung zu vergiften. Gleichzeitig verwüstete Karl der Große nach seinem Biografen Einhard in einem 30-jährigen Krieg in Norddeutschland derartig, dass die Sachsen, Deutschlands bester Volksstamm, nahezu ausgerottet schienen. Deutschland hat diesen Verlust niemals verwinden können. Als die ostelbischen Lande sich gegen die Einführung des Christentums wehrten, schickte Rom die heidnischen Polen ins Land, die wie 1921 mit Brand und Mord gegen die romfeindlichen Deutschen wüteten und das Deutschtum so ins Mark trafen, dass es blutend und zerrissen von den Fangarmen des atlantischen Polypen sich umklammern ließ. Siehe hierzu Vigalois, Der Tempel von Retra und seine Zeit, Berlin bei Wendland. Mit Hilfe des von Karl dem Großen und Rom erlassenen Reichsgesetzes, die Kapitularien von Paderborn, das blutigste und scheusäligste Dokument aller Zeiten und Völker, wurde das deutsche Geistesleben gewaltsam ausgerottet, die germanische Runenschrift als Teufelswerk verboten, alles germanische Schriftwerk roh vernichtet und das Irminen- und Armanentum schonungslos ausgerottet, soweit es nicht vor den Schergen Karls und Roms nach Norden geflohen war. Dem leichtgläubigen, seiner geistigen Führer beraubten deutschen Kindervolke aber wurde seine glanzvolle Vergangenheit verschwiegen und ihm Rom als Schöpfer der deutschen Kultur und als Erzieher des angeblich wüsten Barbarenvolkes, das bluttriefende indianische Volk der Hebräer, als das auserwählte Volk Gottes und als Volk des Heiles gepriesen. Die Kreuzzüge sollten dazu dienen, die besten und idealkräftigsten Männer der deutschen Nation im Sande der kleinasiatischen Wüste verdorren und unter dem Schwerte der Türken verbluten zu lassen. Gleichzeitig sollte das aufstrebende Deutschland wirtschaftlich geschädigt werden, damit der jüdisch-kirchliche Kapitalismus dadurch die Herrschaft erlange. Nicht weniger Verlust fügte das Papsttum dem deutschen Volke durch die widernatürliche Mönchelei und den Zölibat zu. Millionen der besten Volkskräfte sollten dadurch aus dem Vermehrungsprozess ausgeschaltet und die Züchtigung des Pöbels begünstigt werden. Der 30-jährige Krieg, der ganz Deutschland in einem Brandherd verwandelte, war für Rom ein 30-jähriges Freudenfeuer. Als 1648 dem unglücklichen, gequälten, auf 4 Millionen gesunkenen deutschen Volke der lang ersehnte Friede verkündet wurde, da protestierte das christliche Rom gegen denselben. Zur Erreichung seiner Zwecke sucht Rom, die Verdummung des Volkes zu fördern, wo es kann. Es verbietet seinen Gläubigen, Bücher zu lesen, die es aufklären könnten, sogar die Bibel, und sucht das Schulwesen in seine Hand zu bekommen und in seinem Sinne zu leiten. 1922 suchte es zu diesem Zwecke mit Hilfe des Zentrums und der von Juden beherrschten sozialistischen Parteien ein Ausführungsgesetz zu § 146 Absatz 2 der Reichsverfassung durchzusetzen, das die deutsche Volksschule zertrümmern und an Rom und Juda ausliefern sollte. Das Bayerische Konkordat soll das Werk vollenden. Um seine Ziele in dem 1870 erstandenen Deutschen Reiche zu verwirklichen, gründete es eine besondere religiös-politische Partei, die Zentrumspartei, die noch immer die Bestrebungen Roms vertreten und die Belange des deutschen Volkes zertreten hat. Wer dem Papismus ergeben ist, der ist für das deutsche Volk und seine Rasse verloren, der kämpft nur mehr für die Interessen des atlantisch-römischen Kirchenstaates. Er gleicht einem Hypnotisierten, der willenlos dem Zwange seines Auftraggebers unterworfen ist. Freilich wissen die allermeisten Mitglieder der unter religiösem Aushängeschild tätigen und von Rom geheim geleiteten Zentrumspartei nicht, welchen Antichrist sie dienen. Ohne es zu wissen, werden sie gar oft zu Vaterlandsverrätern und Schändern dessen, was dem Deutschen heilig sein sollte. Die atlantisch-papistisch-jüdische Religion ist in ihrem Wesen von der arischen Religion grundverschieden. Die Religion des atlantisch-römischen Priesterstaates ist hoffnungsloser Pessimismus, ist eine Religion des Todes, der Lebensverneinung, der Geißelung, der Furcht und des Grauens. Eine Religion der Katakomben und modernen Heiligengrüfte. Kaum begonnen, soll der Mensch schon seine Vorbereitung auf den Tod und auf ein Sklavenlehen im Dienste des atlantischen Priesterstaates beginnen. Die arisch-christliche Religion dagegen ist die Religion der Lebensbejahung, der Freude am Leben, an der Tat und am Schaffen. Eine Religion der Freiheit und der Todesverachtung. Sie fasst das Leben auf als ein Geschenk des gütigen Allvaters, das sich nach dessen unabänderlichen Naturgesetzen zu richten hat. Sie ist der Gottesdienst auf lichten, heiligen Höhen gegenüber dem finsteren Todeskultus der Ägypter und Etrusker und gegenüber dem finsteren Kultus in den mit grauenerregenden Reliquien erfüllten Kryptas der atlantischen Priester und Kirchen.